Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg. Als vor 3 Jahren das Brexit-Drama begann, startete der britische Musiker Matthew Herbert eins der aufwendigsten Projekte der Popgeschichte. Erstmal benannte er sein Jazz-Ensemble in The Matthew Herbert Brexit Big Band um und tourte damit 2,5 Jahre lang durch Großbritannien und Europa. Und er nahm Songs und Sounds auf, die zusammen ein gigantisches Puzzle der britischen Identität ergeben. Der Brexit ist jetzt erstmal verschoben, aber Herberts Album The State Between Us ist pünktlich zum geplanten Austrittstermin erschienen und gewinnt mit jeder Woche an Dringlichkeit. Florian Werner hat eins der Stücke für uns gelesen. Tell me it's a joke. Is this a fucking joke? Sag mir bitte jemand, dass das ein Witz ist. Ihr macht euch doch über uns lustig. Nein, die ersten Zeilen des Songs Feedback richten sich nicht etwa an die britische Regierung, die angeblich mit Volldampf die Europäische Union verlassen will, aber partout den Anker nicht gelichtet bekommt. Sie gehen vielmehr an die Adresse von Matthew Herbert und seinem Ensemble. You're having a fucking laugh. Tatsächlich hat das neue Album des britischen Musikers bei aller Ernsthaftigkeit des politischen Anliegens seine absurd komischen Seiten. Auf einem Song ist das Geräusch einer Trompete zu hören, die in siedendem Öl frittiert wird. Auf einem anderen hört man eine Schwimmerin, die den Ärmelkanal durchquert. Und der Text von Feedback besteht aus Beschimpfungen, die Benutzer in den sogenannten sozialen Medien hinterlassen haben. What a giant cunt. What a stupid idea. Die Idee, Flüche zu musikalisieren und sie dadurch ein wenig harmloser, im Wortsinn harmonischer erscheinen zu lassen, ist nicht neu. Schon Wolfgang Amadeus Mozart nahm sich eine beliebte, auf den Hintern bezogene Beschimpfungsformel vor und machte einen pseudo-lateinischen Kanon daraus. Und die kanadische Sängerin Peaches dichtete einem verflossenen Geliebten vor ein paar Jahren eine Verbalinjurie hinterher, die sich nicht mehr steigern, sondern allenfalls durch Wiederholung intensivieren ließ. So gewollt wortspielerisch wie Mozart oder emotional engagiert wie Peaches ist das Stück von Matthew Herbert nicht. Ungerührt reiht es Beleidigung an Beleidigung, eignet sich das digitale Feedback an und wendet es damit gegen seine Urheber. Another prick with silly ideas. Money pissed up the wall. Das ist näher an Peter Handkes Publikumsbeschimpfung als am herkömmlichen Pop. Schließlich ist auch bei Handke unklar, wer eigentlich wen beschimpft. Die Schauspieler, das Publikum? Oder das Publikum, die Schauspieler, die mit ihrem albernen Avantgarde-Theater leichtfertig Steuergelder verschwenden. Ihr vaterlandslosen Gesellen, ihr Revoluzzer, ihr Rückständler, ihr Beschmutzer des eigenen Nest, ihr in der Wer also ist der Urheber der Herbertschen Fluchorgie? Einen Hinweis darauf gibt das Rhythmusgerüst, das am Anfang des Songs zu vernehmen ist. Es basiert auf den Geräuschen einer Horde Gibraltar-Affen. Das erinnert an das sogenannte Infinite Monkey-Theorem. Diesem Gedankenspiel zufolge würde eine Horde Affen, wenn man sie nur lange genug auf einer Tastatur herumtippen ließe, irgendwann die gesammelten Werke von William Shakespeare schreiben. Bis dato haben die Tiere allerdings wenig Shakespeare'sches zustande gebracht. Unsere Vermutung: Sie sind anderweitig beschäftigt. Sie schreiben die Kommentarspalte in den sozialen Netzwerken voll. Pardon. Sie schreiben natürlich die Texte für Matthew Herbert. Florian Werner las ein Stück aus dem neuen Album von Matthew Herbert, The State Between Us.